In diesem Brennpunkt der verschiedensten Nationalitäten zeigte sich sofort am klarsten, dass eben nur der deutsche Pazifist die Belange der eigenen Nation immer objektiv zu betrachten versucht, aber niemals der Jude etwa die des jüdischen Volkes. Dass nur der deutsche Sozialist international in einem Sinne ist, der ihm dann verbietet, seinem eigenen Volke Gerechtigkeit anders als durch Winseln und Flennen bei den internationalen Genossen zu erbetteln, niemals aber auch der Tscheche oder Pole und so weiter. Kurz, ich erkannte schon damals, dass das Unglück nur zum Teil in diesen Lehren an sich liegt, zum anderen Teil aber in unserer gänzlich ungenügenden Erziehung zum eigenen Volkstum überhaupt und in einer dadurch bedingten minderen Hingabe an dasselbe. Damit entfiel die erste rein theoretische Begründung des Kampfes der alldeutschen Bewegung gegen den Katholizismus an sich. Man erziehe das deutsche Volk schon in der Jugend an mit jener ausschließlichen Anerkennung der Rechte des eigenen Volkstums und verpeste nicht schon die Kinderherzen mit dem Fluch unserer Objektivität auch in Dingen der Erhaltung des eigenen Ichs. So wird es sich in kurzer Zeit zeigen, dass, eine dann aber auch radikale nationale Regierung vorausgesetzt, ebenso wie in Irland, Polen oder Frankreich, auch in Deutschland der Katholik immer deutscher sein wird. Den gewaltigsten Beweis hierfür hat aber jene Zeit geliefert, die zum letzten Male unser Volk zum Schutze seines Daseins vor den Richterstuhl der Geschichte antreten ließ, zum Kampfe auf Leben und Tod. Solange nicht die Führung damals von oben fehlte, hat das deutsche Volk seine Pflicht und Schuldigkeit in überwältigendster Weise erfüllt. Ob protestantischer Pastor oder katholischer Pfarrer, sie trugen beide gemeinsam unendlich bei zum so langen Erhalt unserer Widerstandskraft, nicht nur an der Front, sondern noch mehr zu Hause. In diesen Jahren und besonders im ersten Aufflammen gab es wirklich in beiden Lagern nur ein einziges heiliges deutsches Reich, für dessen Bestehen und Zukunft sich jeder eben an seinen Himmel wandte. Eine Frage hätte sich die alldeutsche Bewegung in Österreich einst vorlegen müssen. Ist die Erhaltung des österreichischen Deutschtums unter einem katholischen Glauben möglich oder nicht? Wenn ja, dann durfte sich die politische Partei nicht um religiöse oder gar konfessionelle Dinge kümmern. Wenn nein, dann musste eine religiöse Reformation einsetzen und niemals eine politische Partei. Wer über den Umweg einer politischen Organisation zu einer religiösen Reformation kommen zu können glaubt, zeigt nur, dass ihm auch jeder Schimmer vom Werden religiöser Vorstellungen oder gar Glaubenslehren und deren kirchlichen Auswirkungen abgeht. Man kann hier wirklich nicht zwei Herren dienen. Wobei ich die Gründung oder Zerstörung einer Religion denn doch als wesentlich größer halte als die Gründung oder Zerstörung eines Staates, geschweige denn einer Partei. Man sage ja nicht, dass besagte Angriffe nur die Abwehr von Angriffen der anderen Seite waren. Sicherlich haben zu allen Zeiten gewissenlose Kerle sich nicht gescheut, auch die Religion zum Instrument ihrer politischen Geschäfte zu machen, denn um dies handelt es sich bei solchen Burschen fast immer und ausschließlich. Allein ebenso sicher ist es falsch, die Religion oder auch die Konfession für die Anzahl von Lumpen, die mit ihr genauso Missbrauch treiben, wie sie sonst eben wahrscheinlich irgendetwas anderes in den Dienst ihrer niederen Instinkte stellen würden, verantwortlich zu machen. Nichts kann solch einen parlamentarischen Taugenichts und Tagedieb besser passen, als wenn ihm so Gelegenheit geboten wird, wenigstens nachträglich noch die Rechtfertigung seiner politischen Schiebung zu erlangen. Denn sobald man die Religion oder auch die Konfession für seine persönliche Schlechtigkeit verantwortlich macht und sie deshalb angreift, ruft der verlogene Bursche sofort unter riesigem Geschrei alle Welt zum Zeugen an, wie berechtigt sein Vorgehen bisher war und wie nur ihm und seiner Mundfertigkeit allein die Rettung von Religion und Kirche zu danken sei. Die ebenso dumme wie vergessliche Mitwelt erkennt dann den wahren Urheber des ganzen Kampfes, schon des großen Geschreis wegen meistens nicht, oder erinnert sich seiner nicht mehr und der Lump hat ja nun eigentlich sein Ziel erreicht. Dass dies mit Religion gar nichts zu tun hat, weiß so ein listiger Fuchs ganz genau. Er wird also umso mehr im Stillen ins Fäustchen lachen, während sein ehrlicher, aber ungeschickter Gegner das Spiel verliert, um eines Tages an Treu und Glauben der Menschlichkeit verzweifelnd, sich von allem zurückzuziehen. Es wäre aber auch in anderer Hinsicht nur Unrecht, die Religion als solche oder selbst die Kirche für die Verfehlungen Einzelner verantwortlich zu machen. Man vergleiche die Größe der vor Augen stehenden sichtbaren Organisation mit der durchschnittlichen Fehlerhaftigkeit der Menschen im Allgemeinen und wird zugeben müssen, dass das Verhältnis von Gutem und Schlechtem dabei besser ist als wohl irgendwo anders. Sicher gibt es auch unter den Priestern selber solche, denen ihr heiliges Amt nur ein Mittel zur Befriedigung ihres politischen Ehrgeizes ist, ja, die im politischen Kampf oft in mehr als beklagenswerter Weise vergessen, dass sie denn doch die Hüter einer höheren Wahrheit sein sollten und nicht die Vertreter von Lüge und Verleumdung. Allein auf einen solchen Unwürdigen treffen doch wieder tausend und mehr ehrenhafte, ihrer Mission aufs Treueste ergebene Seelsorger, die in unserer heutigen ebenso verlogenen wie verkommenen Zeit wie kleine Inseln aus einem allgemeinen Sumpfe herausragen. So wenig ich die Kirche als solche verurteile und verurteilen darf, wenn einmal ein verkommenes Subjekt im Priesterrock sich in schmutziger Weise an der Sittlichkeit verfehlt, so wenig aber auch, wenn ein anderer unter den vielen sein Volkstum besudelt und verrät in Zeitläuften, in denen dies ohnehin geradezu alltäglich ist. Besonders heute möge man dann nicht vergessen, dass auf einen solchen Ephialtes auch Tausende treffen, die mit blutendem Herzen das Unglück ihres Volkes mitempfinden und genauso wie die Besten unserer Nation die Stunde herbeisehnen, in der uns auch der Himmel wieder einmal lächeln wird. Wer aber zur Antwort gibt, dass es sich hier nicht um so kleine Probleme des Alltags handelt, sondern um Fragen grundsätzlicher Wahrhaftigkeit oder dogmatischen Inhalts überhaupt, dem kann man nur in einer Frage die nötige Antwort geben. Glaubst du dich vom Schicksal ausersehen, die Wahrheit zu verkünden? Dann tue es. Aber habe dann auch den Mut, dies nicht über den Umweg einer politischen Partei tun zu wollen, denn dies ist auch eine Schiebung, sondern stelle eben anstelle des Schlechteren von jetzt dein Besseres der Zukunft auf. Fehlt es dir hier an Mut oder ist dir dein Besseres selber nicht ganz klar? Dann lasse die Finger davon. Auf alle Fälle aber versuche nicht, was du mit offenem Visier nicht zu tun dich getraust, über den Umweg einer politischen Bewegung zu erschleichen. Politische Parteien haben mit religiösen Problemen, solange sie nicht als volksfremd die Sitte und Moral der eigenen Rasse untergraben, nichts zu schaffen. Genauso wie Religion mit politischem Parteiunfug nicht zu verquicken ist. Wenn kirchliche Würdenträger sich religiöse Einrichtungen oder auch Lehren bedienen, um ihr Volkstum zu schädigen, so darf man ihnen auf diesem Wege niemals folgen und mit gleichen Waffen kämpfen. Dem politischen Führer haben religiöse Lehren und Einrichtungen seines Volkes immer unantastbar zu sein. Sonst darf er nicht Politiker sein, sondern soll Reformator werden, wenn er das Zeug hierzu besitzt. Eine andere Haltung würde vor allem in Deutschland zu einer Katastrophe führen. Bei dem Studium der alldeutschen Bewegung und ihres Kampfes gegen Rom bin ich damals und besonders im Laufe späterer Jahre zu folgender Überzeugung gelangt. Das geringe Verständnis dieser Bewegung für die Bedeutung des sozialen Problems kostete sie die wahrhaft kampfkräftige Masse des Volkes. Das Hineingehen in das Parlament nahm ihr den gewaltigen Schwung und belastete sie mit allen dieser Institution eigenen Schwächen. Der Kampf gegen die katholische Kirche machte sie in zahlreichen kleinen und mittleren Kreisen unmöglich und raubte ihr damit unzählige der besten Elemente, die die Nation überhaupt ihr eigen nennen kann. Das praktische Ergebnis des österreichischen Kulturkampfes war fast gleich null. Wohl gelang es, der Kirche gegen 100.000 Mitglieder zu entreißen, alleine ohne dass diese dadurch auch nur einen besonderen Schaden erlitten hätte. Sie brauchte den verlorenen Schäflein in diesem Falle wirklich keine Träne nachzuweinen, denn sie verlor nur, was ihr vorher schon längst innerlich nicht mehr voll gehörte. Dies war der Unterschied der neuen Reformation gegenüber der einstigen. Dass einst viele der Besten der Kirche sich von ihr wendeten und aus innerer religiöser Überzeugung heraus, während jetzt nur noch die ohnehin Lauen gingen, und zwar aus Erwägungen politischer Natur. Gerade vom politischen Gesichtspunkte aus aber war das Ergebnis ebenso lächerlich wie doch wieder traurig. Wieder war eine erfolgversprechende politische Heilsbewegung der deutschen Nation zugrunde gegangen, weil sie nicht mit der nötigen, rücksichtslosen Nüchternheit geführt worden war, sondern sich auf Gebiete verlor, die nur zu einer Zersplitterung führen mussten.